Prinz für die Ohren. Herzlich lieb, Dankeschön. Und dann, wenn nichts dagegen spricht, würde ich die Moderation machen. Und dass Gara auch nicht da ist, Protokoll bitte gemeinsam. Der Pet-Link ist im C vom Raumname. Bauhub hat die Aufnahme gestartet, nochmal offiziell, auch für die Aufnahme. Einen schönen guten Abend. Wir fangen heute 20.10 Uhr mit der Sitzung an. Habe etwas gewartet, weil noch nicht alle da waren. Ich mache die Moderation, also Klaus, und Aufnahme macht Bauer Jupp und Protokoll führen wir gemeinsam und dann begrüße ich alle Anwesenden und wir können beginnen. Dann wären wir beim Tagesordnungspunkt 0, das ist organisatorisches, da hat sich nichts Neues ergeben, deshalb können wir den, außer es gibt Fragen dazu, dann auch als behandelt betrachten. Jemand Frage dazu? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu Top 1, laufende Projekte. Dort ist an erster Stelle, frag deinen MdB. Das wäre dann Michael Bernd. Ja, moin. Wir haben letzte Woche Mittwoch unsere Podiumsdiskussion in Norden gehabt mit einer Vertreterin von ATTAC, einem Vertreter der IHK und dem SPD-Bundestagsabgeordneten hier bei uns im Wahlkreis, der mir auf die Fragen, die wir ja verschickt hatten zu den Freihandelsabkommen an die MdBs, bisher nicht geantwortet hat. Das habe ich bei der Veranstaltung natürlich thematisiert und ja, er hat dann versucht, glaubhaft rüberzubringen, dass er die Fragen nicht bekommen hätte. Bat dann darum, dass ich sie ihm nochmal zur Verfügung stelle, zumaile. Das habe ich probiert über das Kontaktformular seiner Bundestags-Website. Das hat aber wohl auch nicht funktioniert, von daher glaube ich ihm jetzt, dass er die Fragen nicht bekommen hatte und er will sie also nachliefern. Ansonsten hat er dann rübergebracht, dass die Stimmung in der SPD doch sehr zurückhaltend ist. Er selbst, da habe ich ihn auch festgenagelt, bin also direkt gefragt, ob er denn überhaupt bei einer Abstimmung zu CETA oder TTIP, wenn es eben gemischte Abkommen sind, das heißt auch eine Abstimmung im Bundestag und Bundesrat kommt, ob er denn nach eigenem Gewissen abstimmen dürfe, was er denn vehement bestätigt hat und auch gesagt hat, er hätte also auch bei der Abstimmung über die Maut gegen die Fraktion gestimmt und gegen die Maut. Ja, mal gucken, was da passiert. Er sagt, also er glaubt nicht, dass die TTIP in diesem Jahr noch zur Abstimmung im EU-Parlament kommt. Der Zeitrahmen passt einfach nicht mehr. Dazu finden auch zu viele Diskussionen statt und es stehen noch viel zu viele Verhandlungsrunden aus. Also das wird sich zögern und aus seiner Sicht damit auch über den US-Wahlkampf hinaus. Ja, gut, was auffällig war, also die ATTAC-Vertreterin war zu lieb bei der Veranstaltung, der IHK-Vertreter war absolut blass. Ich habe dann auch die Frage von Guido wiedergestellt bezüglich der Normung, Standardisierung, wie man das denn mit den USA verhandeln könne, wenn doch in den einzelnen Bundesstaaten die Normen stattfinden. Jetzt bist du auf einmal abgehackt. Nee. Ah, dann ist es noch bei mir, sorry. Ja, okay, dann mache ich weiter. Also auf die klassische Frage bezüglich der Normung konnte er auch nicht richtig antworten und hat also ein absolut blasses Bild abgeliefert. Das war auch schon bei einer Veranstaltung in Emden mit dem anderen IHK-Vertreter der Fall. Also ich glaube, die sind einfach nicht so richtig fit im Thema, wenn man eben sehr konkret nachfragt. Gut, das nur so als Stimmungsbild von der Veranstaltung noch. Ansonsten, Danny ist, glaube ich, mit dabei. Ich hatte ihm nochmal den Brief von Grosse Brömer geschickt. Hast du bekommen? Wollt ihr den veröffentlichen auf der Website? Jo, jetzt sehe ich ihn aber auch nicht mehr, vorher noch da. Gut, muss ich dann nochmal nachfragen. Ansonsten, ich weiß nicht, ob Bruno heute Abend kommt. Ich habe mal reingestellt bei TTIP unten unter dem Donnerstag jetzt der Tag gegen TTIP des Deutschen Kulturrats. Da gibt es auch eine Website zu. Es ging auch über unsere Mailingliste oder die TTIP-Mailingliste. Ein Link mit den Fernsehsendungen in dieser Woche. Und das ist erstaunlich, das ist schon eine richtige Themenwoche bei 5 Sendern. Ich habe das da nochmal im Einzelnen aufgeführt. Wer Interesse hat, kann dann natürlich sich Sendungen raussuchen oder das auch nochmal weiterleiten. Also auffällig ist, dass hier doch eine breite Berichterstattung jetzt in dieser Woche stattfindet unter dem Schwerpunkt Thema Kultur. Ja, dann komme ich noch gleich zu meinem eigentlichen Themenbereich Energiepolitik. Kurz, was durch die Presse ging, und ich habe einen Link von Heise nochmal reingestellt, ist das Interview mit Terium, Vorstandsvorsitzender von RWE, der zum Ausdruck gebracht hat, dass diese Rückstellungen für den Rückbau der Atomkraftwerke Rückstellungen in der Bilanz sind, keine Rücklagen mehr, also das Geld nicht vorhanden ist. Da gab es wohl laut Guido Körber 2010 eine Gesetzesänderung, die das erlaubt hat. Rückstellung heißt, dass da einfach natürlich nur Werte beziffert werden müssen. Und man muss befürchten, dass Teile dieser Rückstellung auch die Braunkohlekraftwerke selbst sind. Tenor des Interviews war eigentlich auch direkt und ein bisschen zwischen den Zeilen. Also wir müssen eigentlich die Braunkohlekraftwerke weiterlaufen lassen und damit Geld verdienen, damit wir überhaupt den Rückbau der Atomkraftwerke finanzieren können. Das ist natürlich ein Hammer, wird auch entsprechend diskutiert, und die Landtagsfraktion NRW wollte wohl gestern eine Aktuelle Stunde im Landtag vorbereiten. Ich weiß nicht, ob Hans-Jörg Dannebrot da ist, muss man gucken. Sonst jemand aus NRW, der dazu kurz was sagen könnte? Aus NRW ja, und ich möchte zuallererst eben den Masch und den Packi entschuldigen, die sind beide leider verhindert. Ich soll hier die beiden irgendwie vertreten, ich bin aber in keinerlei Thema irgendwo drin und werde lediglich berichten können. Ja, okay. Also wenn die Landtagsfraktion dann eine Aktuelle Stunde veranlassen, NRW, dann werden wir das ja auch noch mitkriegen. Aber das ist natürlich eine sehr spannende Diskussion. Von ENBW hat man noch gar nichts gehört. Und Vattenfall hat ja eh schon versucht oder auch vollzogen, die AKW-Aktivitäten auszulagern aus dem Konzern in eine eigene Gesellschaft. Thema, das uns sicherlich intensiv verfolgen wird die nächsten Monate. Gut, ansonsten noch kurzer Hinweis. Ich bin am 2.6. und 3.6. in Berlin, aber bei einer Veranstaltung von der Agora Energiewende. Ich würde ganz kurz noch was zu dieser Geschichte erzählen. Also in Sachen Atomkraft und Entsorgung. Ja, gerne. Also ich habe heute Witze darüber gemacht im Privaten. Also nach dem Motto, es ist klar, dass die Energiekonzerne keine Rücklagen gebildet haben, aber im Zuge dessen auf jeden Fall die Braunkohle nach vorne bringen möchten. Und genau das stellt sich gerade raus, dass das zur Realität wird. Fakt ist, nach meinem Verständnis, dass die Atommüllentsorgung schlichtweg gar nicht bezahlbar ist. Also sie ist einfach auf 30.000, 40.000 Jahre überhaupt nicht zu kalkulieren. Punkt 1. Punkt 2 ist, dass die Konzerne das wussten und wissen und entsprechend wie Vattenfall und andere Konzerne sich aufsplitten werden, um da nicht in Regress zu kommen. Abgesehen davon, dass die Energieversorgung immer autonomer wird, also sprich die Konzerne sowieso zukünftig im Zweifel ein Problem haben, solange sie ihre Monopolstellung nicht behalten können. Insgesamt bedeutet das, dass es tatsächlich so ist, dass der Atommüll und auch der Rückbau der Atomkraftwerke, was ja auch nichts anderes als Atommüll ist, letztendlich in jedem Fall in der Gesellschaft bleibt. Da war er schon, da wird er auch wieder hinkommen. Und aber das ist ein Thema, was letztendlich kalkulationsmäßig überhaupt nicht zu fassen ist. Also wer will 20, 30.000 Jahre fassen, um irgend so ein Ding zu deckeln? Das geht nicht. Ist die Frage, ob eine Zivilisation überhaupt 30, 40.000 Jahre durchhält. Aber das ist ein Fass, was überhaupt nicht zu kalkulieren ist. Und das ist das wirklich, also das macht mich ohnmächtig. Ja, ich denke, das lassen wir als Stellungnahme mal so stehen, weil eine ausführliche Diskussion können wir hier ja nicht führen. Du bist aber auch gerne eingeladen, nachher mit in die AG Energiepolitik rüberzukommen, weil das ist natürlich eins unserer Themen, wie wir damit umgehen. Danke, gern. Ja, gut, also nur noch mal kurz der Hinweis, dass ich am 2.6. bei einer Veranstaltung der Agora Energiewende bin zu Kosten der Photovoltaik. Ein Tagestagung und am 3.6. dann auch gleich bei der Jahreskonferenz des Rates für nachhaltige Entwicklung. Da geht es um Unternehmen, die Sekundärrohstoffe zum Beispiel entsprechend verwerten wollen und andere auch energiepolitische Themen. Ein Schwerpunkt natürlich Nachhaltigkeit. Ich denke, ich werde dann auch kurz da berichten, entsprechende Links dann noch einstellen. Ja, soweit von mir erstmal noch Fragen. Wenn das Danke, nicht der Michael. Fall ist, dann sage ich schon mal Tschüss, werde mich nachher dann still und leise verabschieden, höre bis dahin aber auch gerne noch zu. Ja, danke Michael. Für den ausführlichen Bericht, Frage scheint es keine zu geben. Dann könnten wir zum nächsten kommen. Das ist der neu eingeführte Punkt FSA 15, Freiheit statt Angst. Ich habe schon mal aus der letzten Telco vom letzten Donnerstag ein bisschen was da eingeführt. Manche haben schon was nachgetragen. Also wie gesagt, das läuft scheinbar jetzt an und auch recht gut. Es gibt einige Anmeldungen, auch federführend von Piraten, also auch in der Telco waren sehr viele Piraten anwesend. Das scheint sehr gut zu laufen. Was doch noch ist, da Ansro, die ja hier mit federführend das übernommen hat, und derjenige, der ein bisschen bei der FSA mithelfen wollte, auch von Seite der Geschichte, der Ansro jetzt ist jetzt krank, haben die ein bisschen natürlich Probleme, auch in der Koordination und in der Organisation. Wenn sich da noch jemand finden würde, dann ist die Frage, es ist leider keiner der Polgefs oder so da. Es gab eine Ausschreibung auf Bundesebene, eben für die FSA, mit Verbindung also zu Digital Courage und dem Rest, ob diese Ausschreibung schon entschieden ist, da müsste man nochmal nachforschen, weil die wünsche sich auch jemand, der da gerade von Piratenseite vielleicht die etwas unterstützt. Gibt es dazu noch Fragen? Ist an irgendeiner Stelle vorgesehen, dass wir irgendwie Infomaterial für die FSA-Demos mit Piraten-Signet oder irgendwie sowas bekommen? Ist da irgendwas in Planung? Kann ich im Augenblick nicht sagen. Wie gesagt, also von der FSA selber wird's natürlich Infomaterial. Es gibt ja auch dieses Plakat, es gibt T-Shirts, es gibt wieder diese Teilnahmebändchen, die man bestellen kann. Aber wie gesagt, das ist alles von Digital Courage und dem Rest der Veranstalter, die da federführend sind, also von den NGOs. Ob von Piratenseite hier was in Planung ist, kann ich nicht sagen. Das wäre natürlich wahrscheinlich natürlich eine Aufgabe auch für denjenigen, der natürlich vom Bundesvorstand nach der Ausschreibung, falls sich jemand beworben hat, dort benannt wird. Thomas, wenn du was sagen willst, man hört dich gerade nicht. Okay, versuchen wir es nochmal. Wenn ich mich nicht täusche, ist ja die Piratenpartei als Unterstützer gelistet. Nun weiß ich nicht, ob es irgendwann Materialien. Hallo? Also musst du ganz, ganz mit Hallo? Kannst du mich hören? Thomas? Also sowohl der Antwort als auch der Thomas sind. Kannst du mich mal bitte ausschalten? Jetzt ist er ganz rausgegangen. Also ich glaube, ich habe Thomas einigermaßen verstanden. Das ist ja eine Unterstützung von der Piratenpartei für die FSO, für NGOs. Dass da als Unterstützer gelistet werden, finde ich gut. Und dass grundsätzlich das Infomaterial von den NGOs und parteiunabhängig erstellt wird, finde ich auch richtig. Die letzten FSAs haben aber gezeigt, dass nicht alle Parteien so denken und die kommen oft mit ihrem eigenen Krams noch an. Und wäre schön, wenn wenigstens Vorlagen dazu entstehen. Höre ich jetzt bloß nichts mehr oder sind jetzt alle zusammengebrochen? Also ich habe dich gerade gehört. Genau. Ja, hallo Björn, ein ganz seltener Gast. Ja, hallo. Okay, ich habe noch in Zeile 66 und 67, beziehungsweise in 67 jetzt das Thema Ausschreibung eingetragen. Ich werde mal gucken, dass ich da Verbindung mit Bernd beziehungsweise mit Christoph bekomme und da Antwort bekomme, ob diese Ausschreibung noch gültig ist, ob da jemand benannt ist, sich beworben hat oder so. Und dann würde ich sagen, dann das ganze Thema Pirateninfomaterial, wie ich das in der Telco mitbekommen habe, ist es also, es wird nicht von den NGOs nicht forciert, dass also wer das organisiert, aber grundsätzlich haben sie nichts dagegen. Auch nicht dagegen, dass eben Vertreter der Parteien auf den, wenn es Bühne gibt oder so irgendwas, dort Rede halten und solche Sachen. Also es spricht nichts dagegen. Und so gesehen dürfte auch nichts gegen Infomaterial sprechen. Ich weiß selber, ich habe selber in Erfurt, die habe ich angemeldet, ich habe die mit mehreren Infostände mit Infomaterial mit angemeldet, das ist auf der Anmeldung drauf, so dass es sogar vorgesehen ist, dass man da auch die Möglichkeit bieten kann. Deshalb wäre das wahrscheinlich schon angesagt, da gewisses Infomaterial, Flyer oder sonst irgendwas zu generieren. Gut, gibt es dazu noch Fragen oder Anregungen? Das scheint nicht der Fall zu sein, denn kämen wir zum dritten in dem Tagesordnungspunkt, zum Freiheitsserver. Pirat Slash sehe ich jetzt nicht. Möchte jemand was dazu sagen? Das scheint nicht der Fall zu sein, denn kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2, Berichte der Polgefs. Christus sehe ich jetzt nicht, er hat auch keine Meldung gegeben, was mit ihm ist. Bernd hat ist im Pad, aber kommt leider nicht auf der Mumble-Server aus irgendwelchen Gründen, ist also entschuldigt. Deshalb würde ich sagen, gehen wir weiter zu der Länderpolgefs. Hier wäre an Nummer 1 Baden-Württemberg. Okay, Marisa sagt gerade, sie sind in Berlin. Okay, dann Bayern. Olaf hatte ich schon gesehen, aber der ist glaube ich irgendwo anders und soweit ich weiß immer noch im Urlaub. Dann Berlin. Tut auch Dinge. Brandenburg tut auch Dinge. Dann Bremen. Christian, hier ist einiges eingetragen. Da wir ja den Wahlkampf Bremen aus der laufenden Projekte rausgenommen haben, aber jetzt hier sind bestimmte Berichte über den Wahlkampf. Möchte der das eintragen hat, beziehungsweise Christian was sagen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann verweise ich mal, weil es ist ziemlich viel auf ab Zeile 78 ist da einiges eingetragen. Vielleicht ein paar Eckdaten für die Aufnahme. Also in Bremer Stadt ist im Kommunale, haben sie also zwei Beiräte reinbekommen. Und der gesamte Wahlkampf war natürlich, wie bekannt, in Bremerhaven, hauptsächlich auf Bremerhaven, mehr ausgerichtet, weil es dort einfacher ist, reinzukommen. Leider hat es nicht funktioniert, sind aber im Kommunale Sitze verteidigt, wie sie schon hatte und noch welche dazu gewonnen. Also war doch nicht ganz so schlecht. Das ist also so im Grobe das, was im Pad eingetragen ist. Gut, dann gehen wir weiter zu Hamburg. Hamburg tut auch Dinge. Hessen, Schnappi, der hat sich entschuldigt. Dann Mecklenburg-Vorpommern tut auch Dinge. Dann Niedersachsen. Thomas, ich hoffe, deine Verbindung ist jetzt besser. Das hoffe ich auch. So, als erstes fürs Protokoll, also Mike ist ja vor geraumer Zeit zurückgetreten. Das wäre schön, wenn das auch immer automatisch im Pad vermerkt würde. Ansonsten hatten wir, wie angekündigt, am letzten Samstag unser kommunalpolitisches Barcamp. Wir waren sogar Vertreter aus drei Bundesländern da. Allgemein wurde das als konstruktiv bezeichnet und dargestellt und festgestellt. Von daher ein erfolgreicher Tag. FSAs sollen zwei Stück in Niedersachsen laufen. Einmal am 31.10. in Buchholz in der Nordheide. Wann das in Hannover ist, da sind wir auch mit federführend, steht noch nicht fest. Und ansonsten wieder mein Aufruf, wenn noch irgendjemand einen Platz für die MK15.1 übrig hat, möge sich doch bitte bei mir melden. Danke, das war's schon. Gut, Dankeschön an Niedersachsen. Fragen dazu? Scheint nicht der Fall zu sein, dann kommen wir zu Nordrhein-Westfalen. Manfred. Wolltest du sagen, dann kommen wir zu Nordrhein-Westfalen? Jo, hatte ich gesagt. Jetzt sehe ich gerade, dass im Pad sich der Masch eingetragen hat. Ist er denn jetzt hier auch im Channel irgendwo? Also ich sehe ihn nicht mit seinem Nick, weil der hat ja dieses mit seinen vielen Haars. Da ist im Augenblick nicht zu sehen. Auf dem Server habe ich ihn auch noch nicht gesehen. Willst du das übernehmen, Waschel? Ja, ich versuch's mal ganz, ganz grob. Ich weiß nicht, was ihr sonst in der PolGF-Runde hier besprecht, aber ich mach mal ganz kurz einen Abriss. Wir haben ja in 2017 zusammen mit der Bundestagswahl in NRW auch wieder Landtagswahlen. Und da haben wir jetzt den Zeitplan für die Programmentwicklung und für den Wahlkampf so in den ersten Zügen festgepflockt, um dann halt so einzelnen LPTs für 2016 zu planen auch. Wir werden in 2016 wohl 3 LPTs haben, damit wir halt für 2017 entsprechend auch ein Programm anbieten. Koppler. Luisa weg. Na, dann lassen wir das mal. Übrigens zur Information, da müssen wir waschen nachher auch noch sagen, das hat nicht Manfred Schramm eingetragen, sondern soweit ich das sehe, hat das Captain Leto Leonie rüber kopiert, das hat sie im Chat geschrieben. Sie kann aber nichts dazu sagen, was da drin steht. Also im Pad. Dann sehe ich jetzt das Abzeile. Ah, Waschel, du bist wieder da? Ja, ich bin wieder da. Ich bin vorhin auch schon mal kurz rausgeflogen, weiß nicht genau, woran es liegt. Vielleicht muss ich zwischendurch Pause machen. Waschel, kurze Information. Diese gelben Einträge im Pad sind nicht von Manfred Schramm. Die hat Captain Leto da reinkopiert aus NRW, kann aber nichts weiter dazu sagen. Ja, ich habe auch nur gesehen, dass sich der Masch da oben als anwesend angetragen hat. Masch Manfred Schramm, aber hier im Channel ist er halt nicht. Vielleicht macht er auch mal Scherze, ich weiß es nicht. Ich versuch's nochmal und ich weiß nicht, bis wohin ihr gehört habt vorhin. Wir haben halt für 2016 3 LPTs geplant, um halt die Landtagswahlen in 2017 vorzubereiten. Und es gab eine kurze Diskussion, wann wir halt die Aufstellungsversammlung machen, mit Hinblick darauf, dass wir ja noch eine aktive Fraktion haben. Und die Fraktion hatte zumindest darauf hingewiesen, dass der Ausgang dieser Aufstellungsversammlung vielleicht auch Auswirkungen darauf haben könnte, wie Einzelne in der Fraktion ab dem Zeitpunkt, wo gewählt worden ist, dann noch weiterarbeiten wollen. Das war so ein bisschen tricky, aber ich denke, das kriegen wir noch gedeichselt irgendwie mit einer Art Zwischenlösung, dass man halt recht frühzeitig die Köpfe hat, um den Wahlkampf irgendwie zu forcieren, aber trotzdem niemanden in der Fraktion vergrault, dass er nicht mehr weiterarbeiten möchte. Ansonsten kann ich halt noch sagen, dass wir demnächst den Tag der politischen Arbeit in NRW noch haben, um halt das Programm vorzubereiten für den übernächsten LPT. Und ja, das wäre das, was ich so als eigentlich gar nicht PolGF dazu sagen kann, was hier interessant sein könnte. Danke, Waschel. Da gibt es jetzt noch, ich habe gerade gesehen, also Manfred ist mittlerweile auf den Server gekommen, aber er ist noch nicht hier. Können wir ja vielleicht nochmal, wenn er noch auftauchen sollte, nochmal nachfragen lassen. In Zeile 147 gibt es noch einen Zusatz. Wer hat den eintragen? Donnerstag, 21.05. Demo Netzneutralität. Ah, da ist ja Manfred. Wir begrüßen NRW. Ja, schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Manfred. Wir sind gerade bei NRW. Waschel hat schon ein bisschen was vorgetragen im Pad. Weiß nicht, ob du drin bist. Dort hat Captain Leto was aus der Fraktion bereits reinkopiert, wenn du noch was sagen möchtest. Wenn Fragen zu der Demo am kommenden Donnerstag sind, beantworte ich die gerne. Sonst habe ich im Moment nicht viel dazu beizutragen, weil ich gerade reingekommen bin und mit schmerzverzerrtem Rücken hier sitze. Oha, dann wünschen wir dir mal gute Besserung. Ich würde sagen, mal gucken, ich weiß nicht, was Captain Leto da rein, vielleicht gibt es da noch Fragen. Dass wir dich einfach hinter dran stellen und nach die Themen beauftragt. Und wenn es noch Fragen sind, dann rufen wir dich dort nochmal auf. Wäre das okay? Okay, prima. Danke euch. Nichts zu danken. Okay. Dann Frage jetzt noch an Waschel zu NRW. Scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zu Rheinland-Pfalz. Schönen guten Abend. Bei uns ist zurzeit die FSA-Demo in Mainz. Die ist ein bisschen mit im Vordergrund. Die erhält auch ziemlich viel Zuspruch. könnten wir vielleicht mal auch an Hessen und BW weitergeben, wobei Hessen sich schon mit angemeldet hat. Dann ist noch eine FSA-Demo in Koblenz angemeldet, aber halt erst für den 9. Ansonsten bei uns im LV halt der normale Wahnsinn des Wahlkampfes. Es hat mittlerweile mehrere AVs gegeben, wir haben mehrere Direktkandidaten. Einige Kreise wollen Direktkandidaten halt möglichst früh haben, andere etwas später. Das überlassen wir auch den Regionen vor Ort, also der regionalen Region. Die AV für die Landeskandidaten, das wird auf dem Landesparteitag abgewandelt, ist. Der Landestag ist am 7.6. in Ludwigshafen. Das waren so die runden Infos aus Rheinland-Pfalz. Ja, dann danke ich. Frage an Rheinland-Pfalz. Das scheint nicht der Fall zu sein, dann kommen wir mal zum Saarland. Ja, hallo aus dem Saarland. Bei uns gibt es wenig zu vermelden. Den größten Termin, den wir jetzt die nächste Woche haben, ist eigentlich eine March Against Monsanto und Nein zur TTIP-Demo am Samstag, die also nicht von uns veranstaltet wird, aber bei der wir angefragt wurden, ob wir mitwollen und ob wir auch jemanden stellen können, der dort eine Rede hält. Das ist natürlich richtig super für uns, da ja, kommen wir schön zur Geltung sozusagen. Derzeit ist noch nicht ganz klar, wer die Rede halten wird, aber wir lassen uns das natürlich auf keinen Fall entgehen. Eine Kleinigkeit noch, am 30.05., ich wiederhole es immer wieder, ist unser Barcamp, speziell in Richtung Rheinland-Pfalz. Also für euch ist es ja auch nicht allzu weit, es ist Homburg an der Saar. Homburg im Saarland, sorry. Da können ruhig einige mal reinschauen, das wird bestimmt eine lustige Sache. Das war's soweit von mir. Gut, danke Erich. Frage an Saarland? Erich, bitte vielleicht nochmal auf das Barcamp, tragt es vielleicht auch noch mit Info oder einen Link oder sonst irgendwas bei euch nochmal ins Pad ein, damit vielleicht auch die Zuhörer, die später die Aufnahme anhören, vielleicht dort auch nochmal nachgucken können, wo das genau ist und solche Dinge. Wäre vielleicht hilfreich, vielleicht kriegt ihr dann noch ein paar Leute animiert, dort aufzuschlagen. Ja gut, okay, gern, mache ich. Dankeschön. Wenn keine Fragen sind, dann kämen wir zu Sachsen. Die Tour Auchtinge, Sachsen-Anhalt. Tour Auchtinge, Schleswig-Holstein. Tour Auchtinge, dann Thüringen. Jan. Ja, guten Abend. Ja, wir haben viel zu vermelden, gibt es halt auch nicht aus Thüringen. Also wir haben jetzt am Wochenende, am Samstag, einen Landesparteitag, Verwaltungstreffen und das Wahlkampfplenum. Und in Erfurt gibt es am 27.05. einen interfraktionellen Antrag erfährt, TTIP frei. Das ist doch bestimmt der von Piet, oder? Jan, das ist interfraktionell. Wir haben ja in Erfurt, auch wenn wir TTIP Stände gemacht haben oder so und Unterschriften für die Euro-Initiative, Petition gesammelt haben, auch gleichzeitig eine Unterschrift für Erfurt, für diese Initiative Erfurt TTIP frei gesammelt. Da sind auch einige Unterschriften, glaube ich, um die 1500 sogar zusammengekommen mittlerweile. Und die wäre das im interfraktionellen Antrag wie in Leipzig und in anderen Städten auch schon durch Piet, also den Piratenstadtrat, Stadtrat mit eingereicht und hat auch ganz dieser Antrag hat auch ganz gute Aussichten, dass er im Stadtrat auch verabschiedet wird. Gut, Frage an Thüringer. Scheint auch nicht der Fall zu sein, dann wären wir mit Polgefs durch, außer Manfred, du wärst jetzt mittlerweile soweit, weil der Herr Pfeher bei euch ist noch ein bisschen was eingetragen worden, möchtest du noch was dazu sagen oder noch abwarten, bis die Themenbeauftragte durch sind? Wenn jetzt jemand Fragen hat, bitte gerne jetzt, ansonsten lest es euch durch, da ist ja nicht viel zu sagen. Wir machen den Marsch gegen Monsanto und wir haben am 31.05. einen Japan-Tag, traditionell immer mit starker Piratenbeteiligung. Okay, gibt es dazu noch Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein, dann kommen wir zu dem Thema Beauftragter. Da wäre an erster Stelle Bruno, den sehe ich noch nicht. Der kommt meistens etwas später, schieben wir mal nach hinten. Jetzt weiß ich, in Zeile 204 hat jemand was eintragen, Postkarte-Aktion. Ja, das ist von mir, hi. Ich habe das mal unter Urheberrecht gepackt, weil das, glaube ich, am besten hinpasste und aus Sachsen keiner da war. Ich habe das ja, glaube ich, in der letzten Sitzung schon mal angesprochen, dass wir so eine Postkartenaktion planen, von den Schweden abgeguckt, die so ein bisschen Astroturfing-mäßig rüberkommen soll. Und zwar geht es darum, nochmal die Mitglieder des Europäischen Parlaments, die deutschen Mitglieder darauf aufmerksam zu machen, dass sie doch bitte im Namen der Bürger bei der anstehenden Urheberrechtsreform abstimmen sollen. Die Sachsen, der LV Sachsen war so nett und hat 20.000 Postkarten gedruckt, beziehungsweise finanziert und drucken lassen. Davon habe ich für NRW schon mal 2,5k bestellt. 3k wollen die Sachsen selbst behalten. Es bleiben also noch 14,5k über, die sie gerne verteilen würden an die übrigen LVs. Allerdings müsstet ihr das jetzt recht fix machen, weil der Marc Neister das organisiert, das gerne bis zum 21.05. Verschickt haben würde, beziehungsweise da die Rückmeldung von euch haben möchte. Das Einzige, was ihr bezahlen müsst, sind die Versandkosten, und dann müsst ihr natürlich die Postkarten innerhalb eurer Landesverbände verteilen und verschicken. Das war's soweit. Ach ja, genau, und in Zeile 205 habe ich schon mal die Adressen der deutschen Mitglieder des Europäischen Parlaments herausgesucht, beziehungsweise die Büroadressen, an die ihr das bitte schickt. Und das war's soweit. Fragen. Dankeschön, Flo, für den Beitrag. Frage noch an Flo da dazu. Flo, von mir Frage an dich. Wie wäre das, wenn die Aktion jetzt laufen soll, dass man die unter Urheberrecht, sondern das ist ja eigentlich eine Art Projekt, dass man die hier aufnimmt, auch oben unter den Projekten? Das können wir gerne tun, allerdings sollte das Ganze jetzt eigentlich über die Bühne gehen. Das heißt, ihr müsst bis übermorgen dem Markt Bescheid sagen, was ihr haben wollt, und dann die Dinge einfach nur verteilen. Wir können das gerne nochmal nächste Woche besprechen, wie es gelaufen ist, und dass man da vielleicht nochmal ein bisschen ein wenig in Erinnerung ruft, dass da noch Dinge zu tun sind. Von daher können wir gerne machen. Alles klar, dann lassen wir es jetzt erstmal hier unter. Drunter können wir nächstes Mal nochmal nachbesprechen. Wie gesagt, wenn nochmal der Aufruf, jeder auch der Länderpolgäste sich schnell überlegen, ob sie sich da beteiligen wollen und wie viel sie bestellen wollen. Gut, dazu noch Frage? Scheint nicht der Fall zu sein, dann kommen wir zur Sozialpolitik. Gernot. Ja, schönen guten Abend zusammen. Ich hoffe, ihr versteht mich gut. Ja. Wunderbar. Es gibt eine Sache zu berichten. Es soll eine überparteiliche BGE-Veranstaltung stattfinden im Juni, in der dritten Juniwoche. Geplant ist der Donnerstag, 18.06. Und Ort und Zeit wäre da der Robert-Habermann-Saal im Haus der Demokratie in Berlin von 10 bis 13 Uhr. Veranstalter ist der Netzwerkrat Grundeinkommen, und eingeladen sollen BGE-Befürworter der im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien sollen eingeladen werden. Das ist also von der CDU, CSU, SPD, Bündnis 90, die Grünen und die Linke, und auch ein Vertreter der Piratenpartei. Ich habe Michael Ebner gefragt, ob er sich bereit erklärt, wenn das stattfindet, für die Piratenpartei zum Thema BGE, das Thema BGE zu vertreten, und er hat zugesagt. Worum geht es eigentlich bei dieser Geschichte? Es war so, im 2013 bei der Bundestagswahl hatten einige Parteien, vor allem die Grünen und die Linke, sich bereit erklärt, eine parlamentarische Sitzung über eine Enquetekommission zum BGE zu veranlassen. Auch einige Vertreter von der SPD hatten sich positiv geäußert. Aber wie das so normalerweise ist, vor der Wahl ist nicht nach der Wahl. Das heißt, was ich vorher den Wählern verspreche, muss ich ja nicht halten, wenn ich gewählt worden bin. Und es ist jetzt so, dass die Grünen gesagt haben, also sie würden jetzt nicht dafür sich einsetzen, dass eine Diskussion über eine Enquetekommission zum BGE noch 2015 im Parlament durchgeführt wird. Und das hat so ein bisschen das Netzwerk Grundeinkommen doch erzürnt. Und deswegen diese Veranstaltung. Jetzt sollen mal die Parlamentarier mal Tacheles reden und mal sagen, was sie überhaupt noch von der Idee eines Grundeinkommens generell halten. Und ich habe so die wichtigsten Punkte aufgeschrieben, worum es da geht. Also eingeladen werden diese Parlamentarier und natürlich Journalisten, die darüber berichten sollen. Und jetzt die Frage, die wahrscheinlich aufkommen soll, wieso dann die Piratenpartei, wir sind ja nicht im Parlament vertreten. Nun, diese Idee einer überparteilichen Veranstaltung zum BGE stammt eigentlich von mir. Ich habe diese Idee mal geäußert, als wir in Frankfurt einen BGE-Thementag organisiert haben, die Arbeitsgemeinschaft Bedingungsloses Grundeinkommen, mit dem Landesverband Hessen beziehungsweise auch mit dem Kreisverband Frankfurt. Und wenn ihr es wissen wollt, dann kann ich das noch ein bisschen ausführlicher beschreiben. Aber auf Umwegen ist diese Idee bis zum Netzwerk Grundeinkommen vorgedrungen. Und der Netzwerkrat hat sich dann mit mir in Verbindung gesetzt. Und so ist es eigentlich gekommen, dass wir Piraten eigentlich, weil ich eben in der Arbeitsgemeinschaft Bedingungsloses Grundeinkommen da Koordinator bin, praktisch mit aufgerufen wurden, doch uns gemeinsam für diese Veranstaltung stark zu machen. Und ich habe meine Hilfe dazu gesagt und ich habe auch ein bisschen schon mit Christos und mit Michael Ebner darüber gesprochen, sodass also auch der zumindest zwei Mitglieder vom Bundesvorstand darüber informiert sind. Was der Netzwerkrat sich vorstellt, er wünscht sich ganz gerne, dass wir Piraten da ein bisschen mitmischen. Und zwar nämlich so, was wir am besten können, dass wir diese Veranstaltung so ein bisschen über Facebook, Twitter und so weiter die Öffentlichkeit informieren. Und was wir auch machen können, ich habe schon mit Michael Ebner da gesprochen, dass wir die Veranstaltung aufzeichnen und dann möglichst zeitnah auf YouTube hochladen. Es wurde mal geäußert, der Wunsch, dass man ein Livestreaming von dieser Veranstaltung durchführen sollten, aber wahrscheinlich wird das ein bisschen zu kompliziert. Es ist auch alles etwas sehr kurzfristig. Denn ursprünglich hatte ich mit dem Netzwerkrat so vereinbart, dass wir erst im Herbst diese Veranstaltung durchziehen. Aber jetzt möchte der Netzwerkrat, dass noch vor der Sommerpause diese Parlamentarier einladen, um mal wirklich mit denen zu sprechen, wo steht jetzt das BGE innerhalb der einzelnen Parteien. Gut, was können wir Piraten da leisten? Also wir könnten da also über Facebook schon im Vorfeld ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit machen. Und es wäre natürlich schön, wenn zu diesem Zeitpunkt auch einige Interessenten, also Piraten, bei dieser Veranstaltung teilnehmen, dass also der Saal nicht so ganz leer sein soll bei dieser Veranstaltung, dass also die Journalisten auch sehen, dass dieses Thema nach wie vor Interesse hat bei den Menschen. Gut, das ist eine Sache. Und dann wollen wir Sozialpiraten in Zukunft ein bisschen auch bei den piratigen Versammlungen mit einem Infostand dabei sein, um ein bisschen auf unsere Sozialpolitik, auf unsere Zielsetzungen hinzuweisen und dadurch auch ein bisschen vielleicht einige Piraten zu motivieren, bei uns mitzuarbeiten. Also ein Infostand über unsere Arbeiten, die wir zurzeit machen. Und der erste dieser Art wird eben auf dem Landesparteitag in Rheinland-Pfalz sein. Das ist ja, wie schon Jürgen eben angesprochen hat, am 7.6. in Ludwigshafen. Soweit meine Informationen. Wenn Fragen sind, dann bitte jetzt. Haben die anderen Parteien denn für den 18.06. schon zugesagt? Nein, also das ist auch nicht unsere Aufgabe. Also die Einladung erfolgt vom Netzwerkrat Grundeinkommen. Es ist ja so, wenn... Ich wollte nur wissen, ob es da schon eine Rückmeldung gab von den Parteien. dass wir nicht einladen, ist klar. Nee, das ist noch nicht erfolgt und das ist auch nicht unsere Aufgabe. Das müssen jetzt die Leute vom Netzwerkrat 100.com machen. Gut, noch Frage an Gernot. Gernot, Anmerkung von mir, Livestream, wenn du sowieso mit Michael Ebner in Verbindung bist, der hat ihre komplette Ausrüstung. Im Notfall wäre ich bereit, nach Berlin zu kommen und das zu übernehmen. Ja, das wäre ganz gut. Das Problem, was wir momentan haben, wir wissen nicht genau, wie gut die Internetverbindung da ist im Haus der Demokratie. Das müssten wir erst sondieren. Aber ich habe nochmal mit dem Organisator vom Netzwerkrat mich kurz geschlossen, habe gefragt, ob nicht so eine Aufzeichnung auch ausreichen würde. Weil wenn das ja vormittags stattfindet, das hat auch Michael Ebner schon angekündigt, sind ja viele Leute bei der Arbeit und haben sowieso nicht die Möglichkeit, direkt zuzuschauen. Also wenn wir das hinkriegen, dass wir es aufzeichnen und vielleicht am späten Nachmittag schon bei irgendeiner, ja, bei den Piraten irgendwo bei einem Ort da hochladen können auf YouTube, dann wäre das auch schon ganz gut, denke ich, oder? Ja, muss man mit Michael absprechen. Ich mach's mal auf die To-Do-Liste. Okay, danke. Also wenn die Veranstaltung komplett steht und auch die Zusagen gewiss sind oder gewiss ist, wer denn da hinkommt, können wir da sicherlich auch öffentlichkeitsarbeitstechnisch etwas unterstützen. Musst du halt mal dann auf uns, also Online-Redaktion oder so, zukommen. Das können wir dann irgendwie organisieren oder auf Bernd oder auf Christoph. Ja, also ich denke auch, wir sind dazu bereit, aber die Vorarbeit muss jetzt der Netzwerkrat durchführen. Also wir wollen nur die Unterstützung leisten und das habe ich auch so zugesagt. Okay, noch Frage dazu? Das scheint nicht der Fall zu sein, dann danke Gernot. Ja. Und dann kommen wir zur Gesundheit. Tut Dinge, Umwelt, Bernd, wie gesagt, ist zwar im PET, kann aber leider nicht ins Mumble, ist also entschuldigt. Energiepolitik, Michael Bernd hat er mal vorgezogen, der hat seinen Bericht schon abgegeben. Dann kämen wir zur Landwirtschaft. Ja, wie ich schon reingeschrieben habe, ich stehe diesen Sommer nur sehr eingeschränkt zur Verfügung. Ich habe ein ganz großes Projekt bekommen, eine Tagfalterkartierung, und die wird den größten Teil meiner Zeit in Anspruch nehmen. Alles klar, danke Birgit. Frage an Birgit? Scheint nicht der Fall zu sein, denn käme Asylpolitik, Captain Leto. Die hat eingetragen, sie tut Dinge. Denn Kultur und Medien, Lionel. Datenschutz, Patrick. NSA Untersuchungsausschuss. Da hat Zombie eingetragen. Ich sehe ihn auch nicht. Die sind im Augenblick, soweit ich weiß, gerade... Wir sind gerade in Berlin, da gab es ja heute Veranstaltung und er hat irgendwas noch rausgeleakt, dass es offenbar am Freitag noch eine geschlossene Sitzung des NSA-Untersuchungsausschusses geben soll. Da ist ja gerade die Suppe am Kochen mit seiner Selektorenliste. Mal sehen, wie das weitergeht. Dann gehen wir zu Quer. Michael? Er ist doch im Krankenhaus, oder? Das wäre Michael Melter. Bildung, Forschung, Wissenschaft ist mit Michael Kittlaus. Der hat auch was eingetragen, kann man im Pad nachlesen. Er hat aber gerade eben vermeldet, der ist im Krankenhaus und hat keinen WLAN-Zugang. Er kann nur im Pad sein und leider nicht hier im Mumble und das nicht vortragen. Ist also auch entschuldigt, aber er hat schon Tätigkeitsbericht und so im Pad eingetragen. Kann man nachlesen. Dann haben wir freie Netze, Daniel Wagner. Ja, das entschuldigt, habt ihr eingetragen? Ja. Ich reiß das jetzt mal an mich hier. Da weder Christos da ist, noch Bernd hier reinkommt, haben wir nämlich den nächsten gleich. Der ist nämlich nagelneu, seit heute Morgen um 1 oder so war der Beschluss durch. Und zwar Björn Semrau ist jetzt unser neuer Außen- und Sicherheitspolitik-Themenbeauftragter seit heute Morgen. Und er ist auch da, was ich super finde. Vielen Dank für deine Bewerbung und dann gebe ich dir jetzt mal das Wort einfach. Wenn du nachträglich kommst, ist eine Frage, diese Ausschreibung für FSA-Beauftragte. Ne? Weißt du darüber was? Ist das in der, sind da Bewerbungen eingegangen? Ist das in Progress oder ist das eingestartet? Die habe ich nicht gemacht. Von daher achte ich da jetzt nicht auf die. Hätte ja sein können, danke. Gut, denn freie Netze ist nicht da, denn Außen- und Sicherheitspolitik, unser ganz neuer Themenbeauftragte, wir begrüßen herzlich Björn Semrau, Vorbos. Ja, hallo, ich bin jetzt sag ich mal, auch in Funktion des Themenbeauftragten hier ganz neu. Ich weiß nicht, die meisten von euch dürften mich wahrscheinlich kennen. Ich war mal Politikgeschäftsführer der Partei. Und die AG Außenpolitik, in der ich ja immer noch aktiv war die ganze Zeit, wir werkeln ja still und leise vor uns hin und tun Dinge. Und da kam irgendwann halt auch die Ausschreibung daher und habe mich drauf beworben und so ist das jetzt gekommen. Und natürlich werde ich dann auch dem Team PolGF damit relativ treu werden wohl, weil ich ja, als ich politischer Geschäftsführer war, das schon sehr großartig fand, die Idee mit dem Team PolGF. So werde ich auch fleißig meine Berichte wahrscheinlich reinbringen. Ich bitte um Entschuldigung wegen meiner Stimme, ich bin ein bisschen krank. Also wie gesagt, ich bin der Themenbeauftragte. Ich habe einen Stellvertreter, das ist der Alexander Kohler, der macht so ein bisschen auch den Kopf von meinem Team. Wir werden uns auch ein bisschen abwechselnd den Ball zu spielen, je nachdem, was zu tun ist. Der Alexander Kohler ist von der Piratenpartei Bayern und tut da Dinge, darauf komme ich aber gleich noch. Erstmal zu den Dingen, was wir tun. Das ist sozusagen Running Business. Wir beobachten natürlich derzeit innerhalb der AG vor allem die Krisenregionen der Welt, was in Jemen passiert, was der IS tut, was sich damit auch in Syrien tut, was sich in der Ukraine tut und ähnliches. Und tauschen uns darüber aus und je nachdem, wo es halt, sag ich mal, für die Piratenpartei interessant wird, gerade jetzt, wo wir die Themenbeauftragung sozusagen haben, würden wir dann natürlich auch Stellungnahmen von Seiten der Partei veröffentlichen, je nachdem, wie sich das mit unserem Programm halt vereinbart und wo es dann halt auch sinnvoll ist. Zu den kommenden Aktionen und Terminen, also ich weiß nicht, wer von euch das alles mitbekommen hat, wir hatten eine, wie ich finde, relativ erfolgreiche erste Münchner Sicherheitskonferenz, also eine Piratensicherheitskonferenz im Januar 2015. Und wir haben uns da so ein, zwei Scherze mit der eigentlichen Münchner Sicherheitskonferenz erlaubt, die dazu führte, dass die mit uns Kontakt aufgenommen haben. Und wir wurden dann auch vom Bundesvorstand beauftragt, diesen Kontakt zu pflegen. Und uns mit denen Kontakt zu setzen. Das haben wir dann auch gemacht. Also das war auch in der Prinzregentenstraße in München. Da waren der Alex und ich. Und die haben uns angeboten, nächstes Jahr auf der Münchner Sicherheitskonferenz, also auf der richtigen großen, ein Side-Event zu veranstalten. Da sind wir jetzt schon mittlerweile munter am Planen. Das wird wohl in die Richtung, das war auch von denen durchaus so ein bisschen gemarkt worden, dass sie das ganz gerne hätten. Sowas in der Art, das soll wohl zum Thema Cyber Warfare gehen. Und dass wir uns da halt entsprechend positionieren und ein entsprechendes Podium machen. Wir dachten eigentlich, dass wir mit denen jetzt irgendwie hart darum diskutieren müssen, aber im Grunde haben die gesagt, wir hätten euch unglaublich gerne auf der Münchner Sicherheitskonferenz, bitte tut das. Haben wir gesagt, gut, wir denken mal kurz drüber nach, wir machen das. Und ja, dafür laufen jetzt gerade massiv die Vorbereitungen und das ist eigentlich ganz gut, was wir auf der Piratensicherheitskonferenz im Januar noch beschlossen hatten, was so ein bisschen Aufmerksamkeit erregt hat und wo man gucken muss, ob man sich da auch entsprechend positioniert. Aber das ist auf jeden Fall was für die Piraten, wäre eine in großen Anführungszeichen eine D-Waffen-Konvention. Das hat auf jeden Fall in der Presse recht gut gefallen. Also sage ich, eine Bannung von digitalen Waffen. Das ist zwar natürlich von dem Inhalt her, ist das, weil es Algorithmen sind, die man sowohl zu dem einen als zu dem anderen benutzen kann, also sowohl zum Guten als auch zum Schlechten, nicht wirklich sinnvoll, aber es ist natürlich sehr griffig, weil du dann halt dieses ABCD-Waffen hättest. Und soll eigentlich so ein bisschen halt in Verschränkung mit dem Thema Cyber Warfare darauf aufmerksam machen, was, dass dieser Cyberkrieg und was da passiert, eigentlich durchaus eine relevante Bedrohung ist, die von der Welt auch noch nicht so wahrgenommen wird. Ja, ich denke, das ist jetzt schon mal so das Erste, ich werde mir auch ein bisschen noch ein System ausdenken, wie ich das künftig am besten vorstellen kann. Und ja, soweit erstmal von mir. Gibt es dazu Fragen? Ja, Björn, ich freue mich sehr, dass du die Aufgabe übernommen hast und ich hoffe, wir reißen da richtig was Schönes. Plus eins. Und danke. Ja, Björn, auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen wieder hier zurück. Ne? Und du weißt ja, wenn du nicht richtig funktionierst, dann gibt es vom Team wohl gefasst aufs Dach. Gut, das muss jetzt sein. Okay, noch Frage an Björn? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann wären wir mit der Polgefs durch. Ich hatte ja nochmal Bruno, ist jetzt mittlerweile nicht aufgetaucht, was schade ist. Ansonsten noch jemand, der nicht dran war und nachgekommen ist von der Polgefs oder Themenbeauftragte. Manfred, ich glaube, du hast zu NRW mittlerweile ist alles auch gesagt und abgeklärt, da war auch keine Frage mehr. Dann. Das Einzige. Da hat sich Masch verklickt. Nur hat es ihn zerbröselt. Hallo, Paki. Hi. Ich greif mal kurz rein. Ich habe noch den Termin am Samstag eingetragen wegen dem Kongress in Dortmund und wir haben noch am 6.6. ein kommunales Vernetzungstreffen im Unperfekthaus in Essen und ich habe gestern eine Freiheitsstadtangst-Demo in Düsseldorf angemeldet für den 13.6. Das habe ich noch im Pad nachgetragen. Paki, hast du das oben unter FSA laufende Projekte nachgetragen? Nö, unter NRW. Ich wusste nicht, dass es da noch einen Bereich gibt, aber dann trage ich das da auch noch ein. Ganz oben unter Top 1 Projekte haben wir die FSA hier, laufende Projekte, weil das ja zieht sich ja jetzt durch das ganze Jahr durch. Haben wir das hier im Pullgap aufgenommen, um da ein bisschen Werbung zu machen. Da wird wahrscheinlich, kannst du es gerade nochmal mit hinkopieren. Da passt es, glaube ich, besser hin, ne? Ja, danke dir, Paki. Und an alle. Es wäre natürlich wunderschön, wenn ihr am Donnerstag Zeit finden würdet, zur Demo nach Köln zu kommen. Oder heute Abend wird noch Blogpost PM losgehen in der Sache auf den NRW-Seiten, wenn ihr die auch fleißig betrommeln würdet und bewerben würdet. Danke. Ja, danke schön. Das passt ja alles zum letzten Punkt, Informationen. Ich möchte auch noch eine kleine loswerden, und zwar gerade auch zum Thema FSA Heidelberg bzw. Karlsruhe. Derjenige, der dort angemeldet hat, der ist relativ alleine und würde sich natürlich für Unterstützung freue, wenn ihr also jemand wisst, der ihn unterstützen möchte oder der dort mittun möchte, der freut sich also über jegliche Unterstützung. Einen kleinen hätte ich auch noch. Gerne, gerne. Wir sind beim Punkt Informationen. Immer zu. Morgen findet eine sehr interessante Veranstaltung in Bonn statt. Und zwar über Cannabis Social Clubs. Da ist wirklich eine Kapazität vor Ort. Im Restaurant, wer Interesse hat, ich schaffe es leider nicht, aufgrund von Bahnstreik und so weiter und so fort, aber es ist mit Sicherheit eine hochinteressante Veranstaltung, wer sich für die Legalisierung von Cannabis interessiert. Weitere Informationen kann jeder von mir haben. Bestenfalls kannst du jetzt noch ein bisschen Infos dazu in Zeile 292 oder so eintragen, weil wir haben heute leider kein Protokollant. Gar nicht, ist heute ausgefallen. Ist das C modern? Also aktuell? Ja. Dann mache ich das. Gut, sonst noch jemand, der einen Werbeblock einstreuen möchte oder sonst irgendwas, noch irgendwelche Tätigkeiten? Das scheint nicht der Fall. Dann mache ich den üblichen Werbeblock, der hier immer drinsteht in Seite 294 und zwar der Hinweis auf die Koordinatorenkonferenz. Also Dinge, die hier im Polgef-Team nicht zur Sprache kommen, beziehungsweise AGs und solche Sachen, können sich auch gerne immer an die Koordinatorenkonferenz wenden. Die findet auch immer wieder statt. Gerade neue Projekte oder solche Dinge sind da immer gern gesehen. Ich bräuchte mal einen Zeilenhinweis. Informationen, Zeile 292. Danke, habe ich. Gut, sonst noch an irgendjemand Frage? Möchte jemand noch irgendwas? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanke ich mich bei allen Teilnehmern, bei der Pullgaps, bei der Themenbeauftragten. War wieder nicht allzu lange die Sitzung und recht konstruktiv. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch an Bauer Jupp für die Aufnahme. Und dann wünsche ich einen schönen Abend und lade euch alle ein zur nächsten Pullgaps-Sitzung nächste Woche, wie immer. Dankeschön. Ja, danke, schönen Abend. Danke. Dann schließe ich die Sitzung offiziell 21.14 Uhr. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.